Lucullus ist gestorben. Der Feldherr, der den Osten erobert hat, der 7 Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Hinter seinem Katafalk, der von Soldaten getragen wird, gehen die angesehensten Männer des gewaltigen Rom mit verhüllten Gesichtern. Neben ihm gehen sein Philosoph und sein Advokat, und vor ihm schleppen sie einen riesigen Fries, der seine Taten darstellt und für sein Grabmal bestimmt ist. Bewundert das ganze Volk sein wunderbares Leben der Siege und der Eroberungen und erinnert sich seines einstigen Triumphzuges. Der Katafalk wird von Soldaten getragen. Halte ihn stetig, halte ihn Schulter hoch, dass er nicht schwankt vor den tausenden Augen an. Nunmehr der Herr der östlichen Erde sich zu den Schatten begibt. Habet Acht ihr und stolpert nicht, was ihr da tragen aus Fleisch und Metall, es beherrschte die Welt. Es beherrschte die Welt. Es beherrschte. Steinernen Fries, der seine Taten darstellt und für sein Grabmal bestimmt ist, schleppen die Sklaven. Vorsicht, ihr! Stolpert nicht! Ihr, die den Fries mit dem Bild des Triumphes schleppt! Denn auch der Schweiß euch vielleicht in die Augen leuchtet. Lasst da die Hand am Stein! Denkt doch, ich flüster euch, wird er in Staub zerfallen. In Staub zerfallen. In Staub zerfallen. Alle Senatoren. Und auch alle Schneider. Der Mann ist bis nach Indien vorgestoßen. Hat aber längst schon ausgespielt. Meiner Ansicht. Leider. Größer als Pompeius. Rom war ohne ihn verloren. Ungeheure Siege. Meistens Glück.